The number one country where the persecution is the severest. Das Land, wo die Verfolgung wirklich am schwerwiegendsten ist, is North Korea. Das ist Nordkorea. Today, in a couple of minutes, we're going to see a video about North Korea. In ein paar Minuten wird man ein Video sehen über Nordkorea. But before we do, I want to show you a map. Aber zuvor möchte ich euch gerne eine Karte zeigen. Persecution is heavy all across this area of the world, all the way from West Africa, all the way over to Korea. Verfolgung gibt es eigentlich in einem ganzen Gürtel von Westafrika rüber bis hin nach Nordkorea. It's called the 1040 window. Es nennt sich das 1040 Fenster. Go to the next slide. Nach den Breitengraden. On the next one you see it's interesting from the top 10 most persecuted, where persecution is the severest. Von den 10 Ländern, wo die Verfolgung wirklich am härtesten ist. 7 of them are in the Middle East. Sind es 7 von denen, die sich im Nahen Osten befinden. Number 2 is Iran. Nummer 2 ist der Iran. This is where it's illegal to be a Christian. Es ist illegal, ein Christ zu sein. North Korea is by far the most severe. In Nordkorea ist es wirklich am schlimmsten. Iran is number 2. Iran ist Nummer 2. Number 3 is Afghanistan, which is Afghanistan, not far from the Middle East there, on the other side. Nicht weit von entfernt ist da, other side of Iran. Nahen oder Mittleren Osten. Number 3, Iran is number 2, Afghanistan number 3. Afghanistan 3. Saudi Arabia number 4. Saudi Arabien Nummer 4. Somalia, which is just south. Somalia im Süden. South of Yemen is number 5. Südlich vom Jemen ist Nummer 5. Then we go over to the Maldives, south of India. Show the next slide. Dann geht man rüber zu den Malediven. That's number 6 in the world. Nummer 6. You'd never know that, right? These beautiful islands. Diese wunderschönen Länder. Number 6. The sixth most. How would you say? Malediven. Where persecution is the severest. An sechster Stelle, wenn man nimmt, wie stark die Verfolgung dort ist. Let's go back to the other map. Yemen is number 7. Yemen ist Nummer 7. Iraq is number 8. Irak ist Nummer 8. Usbekistan number 9. Usbekistan Nummer 9. And number 10 is Laos. Und Nummer 10 ist Laos. Go to the next slide, 2 slides from now, right there near Vietnam. Laos, unterhalb von Vietnam. I've memorized these so I could pray for these people. Ich habe es auswendig gelernt, damit ich für diese Leute beten kann. So that, you know, when we meet these people in heaven, auf das, wenn wir eines Tages diese Menschen treffen werden im Himmel, and they hug you, und sie kommen, um dich zu umarmen, and they say, thank you for praying for us, danke, dass du für uns gebetet hast, that we're not standing there, dass wir nicht einfach dastehen, and thinking, sagen, actually, I never did. Das habe ich eigentlich nie gemacht. But you did know that we were persecuted. Aber du hast doch gewusst, dass wir verfolgt wurden. Actually, I didn't. Eigentlich nicht. But you were alive when I was alive? Aber klar, Moment, lebtest du zu der gleichen Zeit, als ich lebte? Yeah, actually I was. Ja. Okay, tell me honestly, you never ever thought about us? Ganz ehrlich jetzt bitte, du hast nie an uns gedacht? To be honest, I never did. Ja, ich möchte ehrlich sein, ich habe nicht daran gedacht. Wouldn't that be the saddest thing? Wäre das nicht die traurigste Sache? Because there are so many people today, weil es ja so viele Menschen gibt heutzutage, who are giving everything, die wirklich alles geben, to have just 1% of what we have, die alles geben würden, um nur ein ganz bisschen, 1% von dem zu haben, was they wir will haben. Risk their lives, sie würden ihr Leben dafür riskieren, they will risk imprisonment, sie würden Gefangennahme in Kauf nehmen, they will risk death, gar den Tod riskieren, just to meet together in a little home, einfach um sich nur treffen zu können, to worship the Lord together, in einem Haus, um gemeinsam den Herrn anbeten zu können. These people are willing to give everything. Diese Menschen sind bereit, alles zu geben. To risk everything. Alles zu riskieren. We can at least allow these people to impact us. Wir können zumindest einfach für uns zulassen, dass sie einfach eine Wirkung auch haben in unserem Lebensbereich. So I pray that we'd open our hearts today. Und deswegen bete ich, dass wir unsere Herzen öffnen. And let it change your life. Auf dass es unser Leben verwandelt. And even let it put us to shame a little bit. Und selbst wenn es uns ein bisschen beschämt vielleicht. There's nothing wrong with the healthy kind of shame. Es ist nichts verkehrt daran, wenn wir so ein gesundes Gefühl haben, dass es einfach eine Scham erzeugt. Like, wow, I have it so good. Wow, uns geht es so gut. And all I do is complain. Und alles, was ich tue, ist nur klagen. I have such a wonderful church. Ich habe so eine wunderbare Gemeinde. But it's not on my priority. Aber es ist nicht so wirklich meine Priorität. I want to talk today about having a contagious faith. Ich möchte heute darüber sprechen, einfach einen Glauben zu haben, der ansteckend ist. There is an awakening at this moment in Egypt. Es gibt eine Erweckung und die findet statt in diesem Moment in Ägypten. There are Egyptians who are here in Vienna. Es gibt Ägypter, die hier sind in Wien. Who have witnessed it. Die einfach Zeugen davon geworden sind. Who are praying that it would happen in Vienna. Und die beten, dass das hier in Wien auch stattfindet. Now listen. Hör zu. It doesn't take everybody believing. Es braucht nicht, dass alle glauben. To have an awakening. Um eine Erweckung zu haben. It just takes a strong remnant. Aber es braucht einfach einen starken Überrest. The awakening that happened in Colombia. Diese Erweckung, die da in Kolumbien geschah. In Cali. In Cali. Many of the pastors said it's not going to happen. Viele der Pastoren dort sagten, das wird nicht passieren. When they rented the stadium. Und als sie dieses Stadion da gemietet hatten. Many of the pastors said nobody's going to come. Viele der Pastoren sagten, da wird doch niemand kommen, schau. And then 60,000 Christians showed up. Und 60,000 Christen kamen. It doesn't require everyone to believe it's coming. Es braucht nicht alle zu glauben. It just requires a strong remnant. Aber es braucht einen starken Überrest. I would rather die in faith. Ich würde eher im Glauben sterben. And you can be at my funeral. Und ihr könnt bei meinem Begräbnis dabei sein. And you can be on my gravestone. He believed for an awakening that never came. Er glaubte für eine Erweckung, die nie kam. I'd rather, dann auf meinem Grabstein stehen. I'd rather die like that. Lieber würde ich so sterben, than to believe it will never come. Als der Überzeugung zu sein und zu glauben, dass es nicht kommt. Because when I stand before God, denn wenn ich vor Gott stehe, I will not be one of the reasons why it did not come. Dann bin ich nicht einer der Gründe, warum es nicht geschah. Listen. Hör zu. The service, the PM service. Der Abendgottesdienst. There are people in our evening service. Da sind junge Leute in unseren Abendgottesdiensten. Who believe. Die glauben. In the move of God. An diesen Bewegung Gottes. They believe an awakening is coming. Sie glauben, dass Gott einfach diese Erweckung schenkt. Wouldn't it be the most awesome thing in the world? Wäre das nicht einfach die erstaunlichste Sache in der Welt? For us. Für uns. If the PM service found out, wenn der Abendgottesdienst herausfindet, that the Holy Spirit is moving incredibly mightily in the AM service, dass der Heilige Geist sich einfach ganz mächtig in dem Morgengottesdienst bewegt, wouldn't that be incredible? Wouldn't that be? What do you think that would do for them? Was würde das für sie bedeuten und ausmachen? That would be like a wave of water, Holy Spirit water behind them. Das wäre wie einfach ein riesen Wasserschwall, eine Welle, die einfach sie anspült. But it has to be on the priority list. Aber es muss unsere Priorität sein. It can't happen if people come to church once a month. Das kann nicht passieren, wenn die Leute nur so einmal im Monat kommen. When I was 20 years old, als ich 20 Jahre alt war, I never, ever, ever, ever, ever, ever missed church. Habe ich nie, nicht einmal auch nur einen Gottesdienst verpasst. The Super Bowl was on television. The Super Bowl. Football. There was not even the slightest desire in me to stay home and watch it. Es gab nicht das geringste Verlangen in mir, zu Hause zu bleiben, um mir das vielleicht anzuschauen. Wasn't even a question. Das war nicht einmal eine Frage. I was only 20 years old. Ich war 20 Jahre alt. It's like Super Bowl. What's that? Super Bowl. Was ist das? God is going to be present tonight. I need to be there. Gott wird da sein und ich muss auch bei ihm sein. Because I am a disciple. Weil ich ein Jünger bin. I'm a disciple. Ich bin ein Jünger. Disciples walk in the footsteps of their master. Ein Jünger folgt den Fußstapfen des Meisters From the time I was 18 years old. Von dem Zeitpunkt ab, als I have 18 Jahre never alt war, gone to a service. Da war ich nie bei einem Gottesdienst. Where I was not a disciple. Wo ich nicht ein Jünger war. Means I was there not for myself. Denn ich war nicht dort für mich selbst. I was there for others. Ich war da für andere. And I decided in my mind. Ich habe das einfach entschieden If in meinem Sinn. Comes looking for me, wenn jemand kommt und nach mir schaut, because I talk to them on the street or on at work, weil ich vielleicht zu ihnen gesprochen habe auf der Straße oder am Arbeitsplatz, they would always, always, always, always, always find me there. Sie würden mich immer, immer und immer und immer und immer finden können dort. Because I wasn't into this for myself. Weil das ja nicht für mich war. Like Paul said. Wie Paulus sagt, I am a debtor to all men. Ich bin ein Schuldner allen Menschen. I am a debtor to all men. Ich bin ein Schuldner gegenüber allen Menschen. Because of what Christ did for me. Wegen dem, was Christus für mich getan hat. I have been living in an awakening for 35 years in my own heart. In meinem eigenen Herz lebe ich seit 35 Jahren in einer Erweckung. Every single day. Jeden Tag. You go to the store, you think, can I witness to this person? Du gehst in einen Laden hinein und denkst, wie kann ich vielleicht das Evangelium weitergeben? What would it mean to the evening service? Was würde es dem Abendgottesdienst bedeuten? What would it mean to all of our young people? Was würde es bedeuten für all unsere jungen Leute? If they heard, wenn sie das zu hören bekommen. There is a fire in the morning service. Dass da ein Feuer ist am Morgengottesdienst. That there's no more room for people. Dass es gar keinen Platz mehr gibt für Leute. That the morning service is already considering making two services. Dass der Morgengottesdienst schon drüber nachdenkt, wie man das vielleicht irgendwie in zwei Gottesdienste aufteilen kann. What would happen to the church down the street? Was wäre da mit der Gemeinde der Straße entlang? CEG has a third service already. CEG hat einen dritten Gottesdienst. And the evening service is thinking of having two now. Und der Abendgottesdienst denkt auch darüber nach, jetzt zwei zu haben. What is God doing over there? Was macht Gott dort? Faith is contagious. Glaube ist ansteckend. It's contagious. Es ist ansteckend. And we owe it to the rest of the world. Und wir schulden das dem Rest der Welt. We owe it to all of the believers that are being persecuted that we are on fire. Wir schulden das all den Gläubigen, die da verfolgt werden, dass auch wir einfach ein Feuer haben, These das ansteckend people ist. Face death and imprisonment. Sie sind mit Tod und mit Gefangennahme to konfrontiert. Have just a little bit of what we have. Um nur ein kleines bisschen von dem zu haben, we was wir haben. We are so familiar with it, wir sind damit so sehr vertraut, that we've become proud. Dass wir einfach stolz werden. And Laodicean. Und Laodiceisch. Even in our best. Selbst wenn wir da am besten unterwegs sind. I'm going to show you this video now. Ich möchte euch jetzt ein Video zeigen. I'm going to tell you the words to the song. Ich möchte euch kurz einfach die Lyrik von dem Lied zeigen. This is the words to the song. This song is inspired by a true story in North Korea. Das ist ein Lied, was inspiriert ist von einer wahren Begebenheit in Nordkorea. They found my name. Sie fanden meinen Namen. And they cracked me down. Und sie gingen gleich hart gegen mich vor. Crazed my brothers too. Und sie machten auch meine Brüder verrückt. We are down and bound. Wir waren am Boden und waren gebunden. As for me and my house. Aber was mich und mein Haus betrifft. We know whom we serve. Wir wissen, wem wir dienen. Crushed to our deaths. Wir wurden zu Tode zerschmettert. Without a word. Ohne ein Wort. Like lambs to the slaughter. Wie Lämmer zur Schlachtung. Roll over my body. Rollt über meinen Körper. Angels watching me. Engel schauen mir zu. I would rather die than deny my king. Ich würde eher sterben, als meinen König verleugnen. Roll over my body. rollt über meinen Körper. Children watching me. Kinder schauen mir zu. For I would rather die than deny my king. Ich würde eher sterben, als meinen König verleugnen. To live is Christ, to die is gain. Zu leben ist Christus, zu sterben ist Or Gewinn. To be counted worthy to suffer for thy name. Oder als würdig erachtet zu werden, für deinen Namen zu leiden. Blessed are the persecuted, for theirs is the kingdom. Gesegnet sind die, die verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. O death, O Tod, where is your sting? Wo ist dein Stachel? O grave, where is your victory? O Grab, wo ist dein Sieg? Lord, help me to find the strength. Herr, hilf mir, die überwindende Kraft zu finden. Over my own. Über mich selbst. So that I may never deny God. Damit ich nie verleugnen werde. God, give me the courage of the men who die. Gott, gib mir den Mut der Menschen, die sterben. You've been their lives. Du bist ihr Leben gewesen. In the name of Christ. Im Namen Christi. Roll over my body. Rollt über meinen Körper. Angels watching me. Engel schauen mir zu. I'd rather die. Ich würde eher sterben. Than deny my king. Als meinen König verleugnen. Roll over my body. Rollt über meinen Körper. Angels watching me. Engel betrachten mich. I would rather die. Ich würde eher sterben, than deny my king. Als meinen König verleugnen. Brothers, hold on to the words of our Father. Brüder, haltet fest an den Worten, die unser Vater euch gegeben Sisters, hat. Sisters, I pray the strength to pull through. Schwestern, ich bitte die Stärke durchzuhalten. No matter what they do to you. Egal, was sie euch antun. Blessed are those who suffer. Gesegnet sind die, die leiden. For he will say, Denn er wird sagen, Well done, my faithful servant. Gut gemacht, mein treuer Diener. And he will say, Und er wird sagen, You are home. Du bist zu Hause. Okay, so we dim these lights and we're ready. He will say, Says in Ephesians 5:14. Im Epheser 5, Vers 14 heißt es. We can put it right on the screen. It says, "Awake, sleeper." Wache auf, der du schläfst. Arise from the dead. Und stehe auf von dem Toten. And Christ will shine on you. Und der Christus wird dir aufleuchten. He's talking to the church. Er spricht die Gemeinde, zu der Awake, Gemeinde. Awake, sleeper. Wache auf, der du schläfst. And arise from the dead. Und stehe auf aus den Toten. And Christ will shine on you. Und der Christus wird dir leuchten. Just take a moment before the Lord. Nehmt euch einen Moment Zeit vor dem Herrn. Be radically honest. Seid einfach radikal ehrlich. Are you sleeping? Schläfst du? In light of the video that we just watched. Im Licht dieses Videos, was ihr gerade gesehen habt. Are we sleeping? Was wir gesehen haben. Schlafen wir? Arise from the dead. Wache auf. Jesus said, "Let the dead bury the dead." Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Let the physically dead bury the spiritually dead. Lass die körperlich. I'm sorry. Let the spiritually dead lass die bury geistlich, the physically dead. Toten die körperlich Toten begraben. Being spiritually dead. Geistlich tot zu sein. Can it happen to a church? Kann das einer Gemeinde passieren? Listen to what Jesus wrote to the church. In Sardis. Hört mal zu, was Jesus sagt der Gemeinde von Sardis. This is to the church. Das ist an eine Gemeinde. Wake up. Wach auf. And strengthen the things that remain. Und stärke die Dinge, die übrig geblieben sind. Which are about to die. Die am Sterben sind. For I have not found your deeds complete in the sight of God. Denn ich habe deine Taten nicht vollkommen gesehen im Augen. So remember what you have received and heard. Erinnere dich an das, was du empfangen hast, was du gehört hast. And keep it. Und behüte es. And repent. Und tue Buße. Therefore, if you do not wake up, denn wenn du nicht aufwachst, I will come like a thief. Werde ich kommen wie ein Dieb. And you will not know at what hour I will come. Und wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich zu dir kommen werde. But you have a few people in Sardis. Aber du hast einige wenige in Sardis. Who have not soiled their garments. Die nicht ihr Gewand bedreckt haben. They will walk in white. Sie werden in weiß wandeln. For they are worthy. Denn sie sind es wert. Talking to the church. Und er spricht dazu der Gemeinde. If you can put your finger on something that I am not giving my best for, you tell me. Wenn du irgendwo etwas finden kannst bei mir, einen Finger drauf legen kannst, wo ich nicht mein Bestes praktisch gebe, um es zu erlangen, zeig es mir. I challenge you. Ich fordere dich heraus. I am committed. Ich bin voll und ganz hingegeben. I am committed. Ich bin ganz und gar hingegeben. With my time, my energy, meiner my gifts, Zeit, meiner Energie. I tithe, I give offerings. Ich gebe den Zehnten. Ich gebe darüber hinaus auch Spenden und Gaben. We go far beyond. Wir gehen weit über das hinaus. We push ourselves. Und wir geben das Letzte. I push myself to exhaustion. Und ich dränge mich, dass ich praktisch wirklich bis zur Erschöpfung gehe, was möglich ist. I change hats 10 times a week. Ich habe diese verschiedenen Hüte auf, meine verschiedenen Rollen, und ich ändere sie vielleicht 10 Mal in der Woche. So that this church, auf dass diese Gemeinde, can have a contagious faith, einen Glauben haben kann, der ansteckend ist. I don't want to be caught sleeping. Ich möchte dann nicht angetroffen werden als jemand, der schläft. And I fear, und ich fürchte es, my own heart, in meinem eigenen Herzen. Listen to me. Hört mir zu. There have been prophecies that have gone out that God is going to use Austria in the eyes of the world. Es gibt Prophezeiungen, die ausgesprochen wurden, dass Gott Österreich in den Augen der ganzen Welt verwenden wird. And that means it would start in Vienna. Und das heißt, dass es hier in Wien beginnen wird. I believe it. Ich glaube es. There is reason to believe it. Und es gibt gute Gründe, das zu glauben. Let me tell you why. Lass mich euch sagen, warum. There's something about Vienna, about Austria, that is very much parallel to the Apostle Paul. Es gibt hier etwas in Wien, was sehr parallel ist mit dem, was der Apostel Paulus erlebte. Number one. Punkt 1. The Apostle Paul had a lot to be proud of. Der Apostel Paulus hatte vieles, worauf er stolz sein konnte. His heritage, sein Erbe, his education, seine Bildung, his religious education, seine religiöse Erziehung. He was a Roman citizen. Er war ein römischer Bürger. He was flawless. Er war makellos nach diesen Maßstäben. In terms of the law. Nach den Maßstäben des Gesetzes. And he was a Pharisee. Und er war auch ein Pharisäer. A religious leader. Ein religiöser Leiter. He had very much to be proud of. Er hatte sehr viel, worauf er stolz sein konnte. We have a lot to be proud of. Und wir haben auch sehr viel, worauf wir stolz sein können. Vienna is the number one city in the world to live in. Wien ist die Stadt Nummer 1, in der man gerne leben möchte. I've talked to people who have traveled the whole world. Ich habe mit Menschen gesprochen, die die ganze Welt bereist haben. And they said the interesting thing was. Sie haben gesagt, interessant ist doch. That I've traveled the world. Dass ich in der ganzen Welt herumgereist bin. The most beautiful place I found. Aber der schönste Ort, den ich gefunden habe. Was right in my own country. Der ist in meinem eigenen Land. We have so much to be proud of. Wir haben so viel, wofür wir stolz sein können. It's an awesome country. Es ist einfach ein ganz, ganz erstaunliches Land. Apostle Paul had so much to be proud of. Und der Apostel Paulus hatte so viel, auf das er stolz sein konnte. Number two. Punkt 2. Apostle Paul, der Apostel Paulus, also had a lot to be ashamed of. Hatte auch sehr viel, wessen er sich schämen. It bothered him. It bothered him. Es hat ihn zutiefst getroffen. He persecuted God's people. Denn er hatte ja Gottes Volk verfolgt. Severely. Und mit aller Härte. Somehow we have the same thing. Und irgendwie haben wir auch das Gleiche. But this is the person God chose to use. Aber das war genau die Person, die, zu der Gott sich entschieden hat, sie auszuerwählen. It may be the very reason that God wants to use Austria. Und das ist vielleicht genau der Grund, warum Gott Österreich verwenden möchte. Because we have every reason not to be used. Denn wir haben jederlei Grund, nicht verwendet zu werden. And that's why God will do it. Und deswegen wird Gott es tun. Because the Apostle Paul said, I am the least. Der Apostel Paulus sagte, ich bin der Letzte. I am the most unworthy to be called an apostle. Ich bin der Unwürdigste, ein Apostel genannt zu werden. But God chose me. Aber Gott hat mich erwählt. As an example. Als ein Beispiel. So that when people see what God has done in my life. Auf dass wenn Menschen sehen, was Gott in meinem Leben getan hat. They will know that God can do it in theirs. Dann wissen sie, dass Gott es auch in ihrem Leben tun kann. What a testimony. Was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis das wird. If a people who have everything to be proud of. Wenn ein Volk, was alles hat, worauf es stolz sein kann. And much to be ashamed of. Aber auch viel, dessen es sich eigentlich schämen müsste. Step forth. Hervortritt. In the freedom of God's mercy and grace. In der Freiheit von Gottes Barmherzigkeit und Gnade. And step forth as a testimony. Und hervortritt zum Zeugnis. Of what the Holy Spirit can do. Dessen, was der Heilige Geist tun kann. Then nobody could say. Und niemand kann dann sagen. Well, of course God would use a country like Austria. Ja, natürlich wird doch Gott ein Land wie Österreich verwenden. Whatever happened in Austria. Na, was auch immer schon in Österreich passiert ist. Oh, really? Wirklich? The whole world knows what happened here. Die ganze Welt weiß, was hier passiert ist. And this is the glory of God's grace. Und das die Herrlichkeit der Gnade Gottes. The glory of his grace. Die Herrlichkeit der Gnade. An awakening will never come. Eine Erweckung wird nie kommen. Unless someone believes it. Es sei denn, dass es jemand glaubt. It may not come even if we do believe it. Und vielleicht mag es auch nicht kommen, selbst wenn wir es glauben. There may not be enough of us. Vielleicht sind es nicht genügend. But don't blame me that it didn't come. Aber bitte beschuldigt dann nicht mich, dass es nicht gekommen ist. I will die believing it. Denn ich werde sterben, das zu glauben. But here's something 100%. Hier ist etwas und das gilt für 100%. If no one believes it. Wenn niemand es glaubt. It will never come. Dann wird es nie kommen. And the countries where it has come. Und die Orte, wo es gekommen ist. Somebody was believing it. Da hat es jemanden gegeben, der hat es geglaubt. Now listen to this and I'll close. Hört dem zu, dann werde ich abschließen. Pride. Stolz. Is the greatest hindrance to an awakening. Ist das größte Hindernis für eine Erweckung. We are in a proud country. Wir sind in einem stolzen Land. We have a lot to be proud about. Wir haben sehr viel, weswegen wir stolz sein können. In a good way. In einer guten Weise. But then it also can become a bad thing. Und dann kann es aber auch zu etwas Schlechtem werden. Because we think we're better than people. Weil wir denken, wir sind vielleicht besser als andere Leute. Pride. Stolz. Is the greatest hindrance to an awakening. Ist das größte Hindernis für eine Erweckung. So we've got a big problem here. Haben wir ein Riesenproblem. But. Aber. Pride also Stolz. Can be a means of producing the deepest form of humility that exists. Kann auch der Weg dorthin sein, die tiefste Form der Demut hervorzubringen, die es dann nur gibt. The Apostle Paul. Der Apostel Paulus. Why did he call himself the least? Warum hat er sich als den Letzten bezeichnet? Because he was so proud. Weil er so stolz war. That he persecuted so severely. Weil er in solch einer Strenge einfach verfolgt hat. He was not the least of sinners because the bad that he did. Er war nicht der letzte aller Sünder wegen der schlimmen Dinge, die er tat. There was nothing wrong with putting to death heretics. Es war da nichts dran verkehrt, falsche Lehrer irgendwie zu Tode zu bringen. Moses commanded it. Hat ja Mose geboten. But it was why he did it. Aber es war das Motiv, it was warum er es the, tat. The reason why Paul did good. Es war der Grund, das Motiv, warum Paulus eben Gutes tat. Which is what made him the greatest of all sinners. Das hat ihn zum größten aller Sünder gemacht. It was his pride. Es war sein Stolz. He was so proud that God had to give him a thorn in the flesh. Er war so stolz, dass Gott ihm einen Dorn, einen Stachel im Fleisch geben to musste. Keep him humble. Um ihn demütigen zu halten. Listen to this. Hör zu. We have the opportunity. Wir haben diese Gelegenheit, to be humbled by our pride. Von unserem Stolz gedemütigt zu werden. Because pride is the greatest of sins. Denn Stolz ist die größte aller Sünden. Do you get this? Let me give you an example. Let me give you an example. Ich möchte euch ein Beispiel geben. I went to a leadership meeting of some pastors and elders a couple years ago. Vor ein paar Jahren war ich in so einem Leiterschaftstreffen. Da waren Gemeindeleiter und Pastoren versammelt. And they were discussing like church growth. Da gab es Diskussionen über Gemeindewachstum. And I was listening. Und ich hörte so zu. I was listening for about an hour and a half. I was listening. So für vielleicht anderthalb Stunden. And I was getting irritated. Und irgendwie haben mich die Sachen dann doch ein bisschen irritiert. Because what they were saying was so theoretical and unproven. Und die Sachen, die sie sagten, die waren so theoretisch und irgendwie nicht belegt. I just thought, these guys are on the wrong street. Dann habe ich gedacht, wrong street. Kleinen Moment, die sind irgendwie auf dem falschen Weg. They're on the wrong tree. Im falschen Baum. They're playing in the wrong stadium. Die spielen im falschen Stadion. And I was getting irritated, and I finally, at the break, I went to the guy who was running it. Und ich habe mich da so von irritieren lassen, und dann irgendwie in der Pause ging ich zu dem Vorsitzenden hin. I said, you know, it doesn't work like this. Ich sag, kleinen Moment, irgendwie glaube ich nicht, dass das so funktioniert. I said, if you want to know how it works, ask someone who's doing it. Wenn du wissen möchtest, wie es funktioniert, dann frag doch einfach jemanden, der das macht. Get someone in here who has a large church that's effective and successful. Ask them how it works. Hol doch einfach denn jemanden, der eine große Gemeinde hat, die einfach sehr wirkungsvoll ist, und frag den, wie es funktioniert. This is just theory. Das ist alles so Theorie hier. Well, it didn't stop there. Da blieb's dann nicht. As the second session continued, als dann das in den zweiten Teil ging, in die zweite Einheit, I got more irritated. Da hat mich das noch mehr irritiert. So I finally raised my hand. Dann habe ich schließlich meine Hand gehoben. I said something. Und habe etwas gesagt. For a few minutes. Für ein paar Minuten. After the session was over. Nachdem dann diese Einheit zu Ende war. An older guy came up to me. Da kam ein älterer Mann zu mir. And didn't like what I said. Und er mochte nicht so, was ich gesagt habe. So I told him I didn't really care what he thought. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, so sehr kümmert es mich nicht. And as I went home. Dann aber nach Hause ging, I realized, habe ich erkannt. That I was so arrogant. Ich war so arrogant. It was the last thing I wanted to do. Es war das Letzte, was ich da gewollt hatte. It was not the reason I went. Es war nicht der Grund, warum ich hingegangen bin. And I was so arrogant. Und ich war so arrogant. The next meetings I went to. Zu den nächsten Treffen, wo ich dann hinging, I got on my knees, bin ich auf meine Knie. And I prayed for God. I prayed that God would protect me. Und ich habe zu Gott einfach gebetet, dass er mich davor bewahrt. From my arrogance. Bewahrt von meiner eigenen Arroganz. Because success makes arrogant. Weil Erfolg we arrogant have macht. A degree of success. Und wir haben in der Weise Erfolg. God is moving. Und Gott, bewegt sich unter uns. And when I see people talk about theory, Und wenn ich dann sehe, wie Menschen nur über Theorie sprechen. I have a difficult time speaking the truth in love and speaking the truth in arrogance. I just have a difficult time. Dann wird es für mich schwierig, einfach die Wahrheit in Liebe zu sprechen, statt die Wahrheit in Arroganz zu sprechen. I went to a prayer meeting. I met with some guys this week, 21 guys. Ich war beim Gebetstreffen und habe mich mit 21 Leuten da getroffen. 20 and a few ladies. Da waren noch ein paar Damen da. And I was praying. Und ich habe dann gebetet. I said, God, you know what? I am the least here. I am by far the least here. Gott, ich bin wirklich der Letzte hier. Because I have such a tendency to be arrogant. Und ich habe so eine Neigung dazu, arrogant zu sein. I just want to be a servant. Ich möchte einfach ein Diener sein. I just want to be a servant. Ich möchte ein Diener sein. And I don't know how. Ich weiß aber nicht wie. Help me. Bitte hilf mir doch. Here's my question. Hier ist meine Frage. What does the devil have to throw at us? Was muss der Teufel uns da entgegenwerfen? Or what level of success do we have to achieve in our individual lives? Oder welche Stufe von Erfolg müssen wir erreichen in unserem individuellen Leben? Or our church. Oder als Gemeinde. That we will abandon humility. Dass wir einfach die Demut hinter uns lassen. Now listen, I'm going to close with this. Ich möchte abschließen. We are proud in our sin nature. Wir sind einfach stolz in unserer Sündennatur. That's not the problem. Und das ist nicht das Problem. The problem is when we don't own it. Das Problem ist, wenn wir uns das nicht wirklich selber zuschreiben. Every single one of us is proud. Every one of us. Jeder einzelne von uns ist doch stolz. It's just a matter of when we're placed in a situation. Es ist nur eine Frage, praktisch, dass wir dann in eine Situation hineinkommen. That we have reason somehow to be. Wo wir vielleicht auch Gründe haben, dort zu sein. And we don't own it. Und dass es so geschieht, aber wir es uns nicht selber dann zuschreiben. If we own it. Wenn wir es zu unserer eigenen Sache machen, that pride, diesen Stolz, can be the means, dann kann dieser Stolz to our greatest humility. Einfach das Vehikel sein, das Mittel sein zur größten Demut. This is why I believe that God wants to use this country. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass Gott genau dieses Land verwenden möchte. Because we have so much here. Weil wir so viel hier haben. That we should be humbled by how much we have. Dass wir einfach gedemütigt sein sollten von dem, was wir haben im Vergleich zu when anderen. We see a film like this, wenn wir einen Film sehen wie diesen, we should say, my God. Einfach sagen, Gott. I think of all people in the world. Von allen Menschen in der Welt. We have it the best. Haben wir es am besten. We have the number one city in the world to live in. Wir leben in der Nummer 1 Stadt der Welt. And how unthankful we are. Und schau, wie undankbar wir sind. And how that should humble us. Und wie sehr sollte uns das doch nicht demütigen. God gives grace to the humble. Da ja Gott dem Demütigen Gnade gibt. And then around the world they will say. Und dann werden sie in der ganzen Welt sagen. What is God doing in Austria? Kleinen Moment. Was macht Gott da in Österreich? How could he do that in Austria? Wie kann das gerade in Österreich machen? Let's go talk to those people. Wir werden hingehen, wir werden fragen. Hi, we are here from Chile. Wir sind hier aus Chile. We heard God is moving in Austria. Wir haben gehört, Gott, der bewegt sich hier in Österreich. How could there be an awakening in this country? Wie kann das sein, dass es gerade hier eine Erweckung gibt? Tell us how. Erzähl uns, wie kann das sein? It's very simple. Es ist ganz einfach. Because we are the most unworthy. Weil wir wirklich am unwürdigsten sind. Because of our pride. Wegen unserem Stolz. But we have recognized it. Aber irgendwie haben wir das erkannt. And we repented. Und wir haben Buße getan. And our pride, und unser Stolz, has been the means of genuine humility. Ist der Weg zu einer ganz echten Demut geworden. Because we know, denn wir wissen, that we know, dass wir es that wissen, we know, dass wir es that wissen, we know, dass wir es wirklich wissen, that we are unworthy, dass wir es nicht wert sind. But that's how God works. Aber genau so wirkt Gott. Are you unworthy? Bist du unwürdig? I could talk till tonight. Ich könnte so weiterreden bis heute Abend. But we have to close. Aber wir müssen abschließen. Wake up, O sleeper. Arise from the dead. Wach auf, der du schläfst, und stehe auf von dem Toten. And Christ will shine on you. Und Christus wird dir aufleuchten. And have Mary pray for us. Ich möchte, dass die Mary für uns betet. Let's pray. Lass uns beten. If you can and you have your knees are okay, those who can, let's go on our knees. Die können, bitte lass uns auf die Knie gehen. Jesus, we thank you for saving us. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns sendest. Thank you, Jesus, that although we are the least, you have a great plan for us. Danke, dass obwohl wir das Letzte sind, du einen großartigen Plan für uns hast. And we want to humble ourselves before you. Wir wollen uns vor dir demütigen. And we want to confess to you our sins. Wir wollen dir unsere Sünden bekennen. We want to confess to you our unthankfulness. Wir wollen dir bekennen unsere Undankbarkeit. That although we have it so good, we complain. Dass obwohl wir es so gut haben, wir uns beklagen. Wir raunzen. Und ja, wir schimpfen und raunzen. Ja, and we scold other people. Und wir beschimpfen andere Leute. Forgive us. Bitte vergib uns. Forgive us of our pride. Vergib uns unseren Stolz. That we think we're better than others. Dass wir denken, wir wären besser als andere. Forgive us. Bitte vergib uns, Herr. Forgive us for looking down on people from other countries. Bitte vergib uns, dass wir auf Menschen von anderen Ländern herabschauen. Forgive us. Bitte vergib uns. Forgive us for our indifference. Vergib uns unsere Gleichgültigkeit. Forgive us for wanting to stay comfortable. Vergib uns, dass wir einfach so es nur angenehm haben wollen. Das nicht loslassen wollen. And that we don't want to see what's happening in other parts of the world. Und gar nicht sehen wollen, was da vor sich geht in anderen Teilen der Welt. And Jesus, forgive us for our prejudice. Und Jesus, vergib uns unsere Vorurteile. Especially against your people. Und vor allen Dingen gegen dein Volk. The Jews. Die Juden. Because you said, denn du hast gesagt, I will bless those who bless my people. Ich werde die segnen, die mein Volk, das heißt die Juden, segnen. And so, Lord, forgive us. Herr, bitte vergib uns. For our antisemitism. Für unseren Antisemitismus. Even that goes back generations. Der bereits über Jahrhunderte hinweggeht. We renounce it in Jesus' name. Wir widerrufen das in Jesu Namen. And Jesus, right now, we want to unite together and pray for our brothers and sisters that are persecuted. Und Herr Jesus, wir wollen uns jetzt einfach zusammentun und eins sein im Gebet für unsere Brüder und Schwestern, die verfolgt sind. We think of our brothers and sisters in North Korea. Wir denken unsere Brüder und Schwestern in Nordkorea. Jesus, you know each one. Du kennst jeden einzelnen, Jesus. And just give them your presence, give them your comfort. Gib ihnen deine Gegenwart, deinen Trost. Provide for them everything they need. Versorge sie mit allem, was sie brauchen. This winter. In diesem Winter, Herr. Help us to help them. Hilf uns, dass wir ihnen helfen. We pray for all of those who meet in those countries that we heard today. Herr, wir bitten dich für alle, die sich einfach im Geheimen treffen, in diesen Ländern, von denen wir gehört haben. That you strengthen them. Dass du sie stärkst. That you give them signs and that you give them dreams. Dass du ihnen Zeichen gibst und Träume. And that angels would visit them in their prison. Dass Engel sie besuchen in ihren Gefängniszellen. Or wherever they are. Oder auch immer sie sich befinden. That you would supernaturally reveal yourself to them. Dass du dich auf übernatürliche Weise einfach ihnen offenbarst und dich zeigst. And Jesus, we are so selfish. Und Jesus, wir sind so eigensüchtig. But help us to remember to pray for them. Bitte hilf uns, dass wir uns daran erinnern, für sie zu beten. When we go to the Billa. Wir zum Beispiel zum Billa gehen. And we can buy anything we want. Wir können auch dort kaufen, alles was wir wollen. And then let us just send a prayer to those who can't. Lass uns einfach ein Gebet sprechen, Vater, ein Senden für die, die es nicht können. Lord, you said that to whom much is given, much is required. Herr, du hast gesagt, denen, denen viel gegeben ist, von denen es vielen verlangt. You have given us so much. Du hast uns so viel gegeben. Let us be good stewards. Lasst uns gute Verwalter sein, Herr. Let us be generous. Lasst uns großzügig sein. And give. Und geben. To those who can't give us back. Genau denen, die uns nicht zurückgeben können. Let us teach our children. Lass uns unsere Kinder lehren. To be thankful. Dankbar zu sein. And to be generous. Und großzügig zu sein. And teach them never to look down on another person because of their nationality. Und lass uns lehren, einfach nie auf jemand anders herabzuschauen wegen ihrer Nationalität. Thank you, Lord. Danke, Herr. And if you're here today and you have never received Jesus into your life. Und wenn du heute Abend hier bist oder heute früh und Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast. Jesus loves you. Jesus liebt dich so sehr. He died on the cross for you. Er starb an einem Kreuz für dich. And he took all of your sins. Und er nahm all deine Sünden. All of my sins. All meine Sünden. And he paid the penalty for them. Und er zahlt die Strafe dafür. So that we wouldn't have to. Auf dass wir es nicht mehr tun müssen. And he offers eternal life. Und er bietet dir sein ewiges Leben an. As a free gift. Einfach als Geschenk. And he offers meaning in your life. Und er bietet dir einfach Sinn für dein Leben an. So if you would like to invite him into your heart today. Also wenn du ihn heute einfach einladen möchtest in dein Herz. Just say this prayer. Bete einfach dieses Gebet mit. Jesus, I thank you. Jesus, ich danke dir. That you loved me. Dass du mich so sehr geliebt hast. That you gave yourself for me. Dass du dich selbst für mich hingegeben hast. And I receive forgiveness of sins through you. Und ich empfange die Vergebung meiner Sünden durch dich. come in my life and let me know you. Komm in mein Leben, auf das ich dich kennenlernen kann. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.